Und jetzt wollt ihr einander E-Mails schreiben, oder? Ja, genau. Ach, das kenne ich schon. Ich wünsche dir ja, dass es klappt. Bei mir klappt so etwas leider nie. Man schreibt sich ein-, zweimal E-Mail und dann... Naja, mal sehen. Und, wie war es mit deinen Eltern? Gut, die waren recht locker. Mein Bruder und ich durften machen, was wir wollten. Warum fragst du? Ach, ich war letztes Jahr doch mit meinen Eltern in Italien. Das war vielleicht stressig. Sie wollten, dass meine Schwester und ich schon um 22 Uhr im Bett liegen. Im Urlaub. Manchmal sind sie echt so streng. Nee, das war bei uns kein Problem. Habt ihr es gut. Du, wollen wir uns nicht mal treffen? Ja, gern. Wie wär's mit übermorgen? Ich muss nämlich morgen noch zu meiner Cousine. Übermorgen ist gut. So um 4 im Café Nummer 1 in der Innenstadt. Okay, dann bis übermorgen. Ciao. Ciao, ich freue mich schon.